Weil die haben zunächst eine Frage, hat sich Kropotkin auch Gedanken gemacht, wie man zu einem solchen schönen Gesellschaftsmodell kommen könnte. Ja. Das ist bei Kropotkin nicht so ausgearbeitet wie die Vorstellungen, wie die Gesellschaft aussehen kann. Einerseits ist schon dieses Geschichtliche, dass sich das entwickelt. Aber er geht sehr stark auch davon aus, dass es Einzelpersönlichkeiten sein müssen, die zuerst einmal so diese Ideen lancieren in einer Gesellschaft und dass dann von verschiedenen Gruppen aus, dass sich das weiterentwickelt. Und dann in einem, dass die das Ziel haben, einen revolutionären Umsturz zu machen. Ich glaube, diese Frage, die stellt sich natürlich immer beim Anarchismus. Ich würde jetzt, wenn wir von der heutigen Situation ausgehen, würde ich nicht in erster Linie das so sehen, dass man anstrebt, in den nächsten 20 oder 10 Jahren unsere Gesellschaft anarchistisch zu machen. Ich glaube, der Anarchismus muss heute einen anderen Stellenwert haben. Also das ist meine persönliche Sicht, vielleicht sehen das andere anders. Gibt es bei Kropotkin auch eine gewisse Fortschrittskritik oder nur diese rein positivistische Betrachtung des Fortschritts auf etwas, was zum Erreichen der anarchistischen Gesellschaft hilfreich ist? Ich würde es nicht ganz so sagen, ich habe ja das erzählt vom Elektromotor. Und bei Kropotkin ist diese dezentrale Entwicklung ist sehr wichtig und auch eine dezentrale Wirtschaft. Und auch das Zusammen von Hand- und Kopfarbeit, Landwirtschaft, Industrie, diese Integration, und die ist natürlich nicht möglich aufgrund eines Fortschritts, Gedankens, wie wir ihn zum Beispiel in der industriellen Revolution sehen. Insofern, er kritisiert diese Fortschrittsvorstellung der industriellen Revolution nicht so direkt, aber er hat ein anderes Konzept. Für ihn ist eine Zielsetzung keineswegs ein großer Konzern, sondern eben dezentralisierte Industrieanlagen. Von daher würde ich schon meinen, implizit mindestens ist diese Forschungskritik drin. Du hast in der zweiten Hälfte so eine Art Gedankenspiel gemacht, was Kropotkin heute schätzen würde, was vielleicht weniger, wenn er um dieses Gedankenspiel fortzusetzen, wenn er heute hier wäre und schauen könnte, was vom Anarchismus seinerzeit noch seine Berechtigung hat und was vielleicht zeitbedingt heute nicht mehr so seine Gültigkeit hat. Was würdest du sagen, was würde er gut finden vom Anarchismus seinerzeit und wo würde er denken, müsste man neu überdenken? Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde schon mal auch etwas dort ansetzen, wo ich das eigentlich gemacht habe. Also diese wissenschaftliche Entwicklung des Anarchismus, das scheint mir nicht ein richtiger Weg zu sein. Und das hätte er sicher, würde er sicher aus der heutigen Sicht auch so sehen. Aber das ändert eigentlich an der Vorstellung meines Erachtens nichts. Andere haben das stärker. Ich habe mal gesagt, Kropotkin hat das nicht als Setzung verstanden. Es sind gewisse Werte, Grundprinzipien da in seinem Denken. Und ob wir die jetzt aus einer geschichtlichen Entwicklung ableiten und das wissenschaftlich nennen, oder ob wir das wirklich als Werte setzen, da sehe ich eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Und ich glaube auch da, er würde nicht Abstriche machen am Begriff der Gerechtigkeit, am Begriff der Gleichheit, am Begriff von Freiheit. Wobei das ein bisschen problematisch ist, diese Frage habe ich auch angesprochen, das Thema Freiheit und Gemeinschaft. Freiheit im Sozialismus, wie es auch im Programm gestanden hat, das ist nicht so einfach. Viel mehr kann ich, glaube ich, einfach so aus dem Stegreif nicht sagen dazu. Du hast ja ganz am Anfang noch gesagt, dass eigentlich der Begriff Anarcho-Kommunismus ist in den 70er Jahren aufgekommen ist. Das hast du mit 1970er Jahren gesehen. Nein, 1870er Jahre. Eben, weil du hast, glaube ich, 19 gesagt, habe ich noch gedacht. Oh. Sorry. Ich hätte mich dann doch noch Wunder genommen, wer da das nicht gesagt hat. Wobei es so ganz falsch ist, es nicht, weil natürlich im Zuge der 68er-Bewegung, der Studentenbewegung, sind gewisse Elemente des Anarchismus wieder aktuell geworden. Die waren lange Zeit, so nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, war der Anarchismus eigentlich nicht, also das war nicht sehr lebendig. Und die 68er-Bewegung hat mindestens einige Elemente des anarchistischen Denkens wieder in Bewegung gebracht. Ich würde aber sagen, vermutlich Kropotkin weniger. Bakunin war zum Beispiel wichtiger in der 68er-Bewegung. Aber das sage ich jetzt einfach so, ohne dass ich das genauer untersucht hätte. Aber ich habe 78er Jahre gesagt, oder mindestens gemeint, weil da die wichtigen Schriften von Kropotkin über den kommunistischen Anarchismus entstehen. Ich habe eine Frage zur gesellschaftlichen Utopie des Anarcho-Kommunismus. Also ich weiß nicht, wie repräsentativ Kropotkin jetzt ist für alle Anarcho-Kommunisten, aber du hast in deinem Einführungsreferat gesagt, dass die Kommune eine wichtige Rolle spielt und dass die Kommune unter anderem auch so Aufgaben habe, wie Schutz vor Angreifen oder Schutz des Territoriums. Und daraus schließe ich, das ist vielleicht ein Kurzschluss, dass diese Gesellschaft nicht eine Weltkommune wäre. Weil wenn es Territorium zu verteidigen gibt, dann ist das eben gegen ein anderes Territorium, das nicht das gleiche Gesellschaftsmodell hat. Also das ist meine Frage, wie sieht das aus mit der Weltkommune? Also ich verstehe mich als Linkskommunist und für mich ist klar, dass die Revolution, die zur Befreiung der Menschheit führt, eine Weltrevolution sein muss und nicht nur in einem bestimmten Territorium sein kann. Aber ich denke, es gibt auch Verbindungen zwischen Anarcho-Kommunismus und Kommunismus und deshalb stelle ich diese Frage. Ich denke schon, dass Kropotkin auch solche Ziele vorgeschwebt haben. Aber wenn er beim ersten Lesen hat mich da diese Stelle auch etwas überrascht, dass er eben von Aggression spricht, die man gegen die man sich schützen muss, Territorium verteidigen. Aber ich denke, das ist hauptsächlich zu verstehen in einem Prozess, der eben nicht so ist, dass die Welt als Ganzes auf einen Schlag kommunistischer Anarchismus ist. Ich glaube schon, obschon er einerseits dieses Kleinräumige betont, sieht er auf der anderen Seite auch die Internationalität. Da würde ich keinen Unterschied machen zu anderen sozialistischen Strömungen. Aber dann bräuchte es doch wieder so etwas wie eine Übergangsgesellschaft, oder? Kropotkin sagt, eine Übergangsgesellschaft funktioniert nicht, weil zwangsläufig, sobald eben diese Übergangsstrukturen da sind, dass sich dann zwangsläufig wieder Autorität ergibt, zum Beispiel. Wieder Verhältnis von Autorität und Unterdrückung. Und Unterdrückte, Ausgebeutete. Ich glaube, in diesem Punkt ist das sehr strikt. Was nicht ausschließt, dass in einer Region so etwas sich entwickelt und in anderen noch nicht. Das wird sicher ein Thema sein im Abend über den spanischen Bürgerkrieg, spanischen Anarchismus. Dort tritt das ja auch auf. Und die spanischen Anarchisten waren der Meinung, dass trotz des Bürgerkriegs braucht es eben nicht eine Übergangsphase in dem Sinn, sondern es braucht gleichzeitig die Befreiung, die Neuorientierung, die Einrichtung der Kommunen und den Krieg und die Verteidigung. Aber vielleicht kennen andere sich da besser aus als ich, oder mindestens so gut. Aber ich denke schon, dass Kropotkin der Überzeugung war, dass halt die soziale Frage sofort gelöst werden muss. Also am Tag, wenn die mit diesen Problemen am Tag 1 nach der Revolution nicht gelöst sind, ist die Revolution gescheitert. Also sozusagen das Brot muss da, also die Umrufung des Brotes, also das ist für mich eigentlich persönlich die wichtigere Schrift bei Kropotkin, war, wo er das ganz klar sogar ausführlich hat, wie das mit der Wohnungsverteilung läuft, dass man sofort losrennt am ersten Tag nach der Revolution und guckt, dass alle vernünftigen Wohnraum kriegen. Also die sofortige Organisation der Gesellschaft, die muss sofort am nächsten Tag beginnen und nicht auf irgendwann irgendwie, wir müssen erst das machen, wir müssen erst das machen und dann fangen wir mit irgendetwas an, sondern so, wenn es nicht am ersten Tag beginnt, das zu organisieren und zu lösen, dann wird die Revolution scheitern. Ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt in der Transformationsvorstellung von Kropotkin. Das findet sich auch in diesem Buch der Anarchismus. Eben das von gleich zu Beginn, zum Beispiel die Nahrung, die Wohnung, dass das für alle geregelt sein muss. Sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, das kann man aus der historischen Entwicklung schon sehen. Dort, wo das nicht gemacht wurde, hatten diejenigen, die eine Veränderung wollten, auch keine Chance, weil die Leute nicht gewonnen haben. Aus. Also wenn ich mir einzelne Kommunen, freie Kommunen vorstelle, die vielleicht über irgendwelche Betriebe dann verfügen, und wie soll man die daran hindern, dass sie dann wieder in Konkurrenzwirtschaft zueinander treten? Also sagen wir einfach, Kapitalismus im Kommunalbesitz, das ist ja auch nicht gerade das, was erstrebenswert scheint. Wieso nicht? Ja, weil die gleiche Konkurrenzlogik immer noch haben. Bitte? Weil wir die gleiche Konkurrenzlogik immer noch haben. Ja. Diejenigen, die wegen der Besitzproduktionsmittel, die in der Kommune gehören, die wollten sich dann selbst aus. Und besser als die nächstgelegene Kommune. Mhm. Aber wozu? Also eben. Ja, aber ich denke, wenn man halt, also was eben schon gesagt worden ist, dass der Kropotkin davon ausgeht, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, er nicht glaubt, dass ja keine die Abschaffung der Lohnarbeit, also es gibt kein Geld mehr, also er, also die Bedingungen, die Konkurrenz zueinander treten, um in dem Sinne, also wenn, die wird es ja nicht geben. Wieso nicht? Diejenigen an die Kommunen, wer wie viel bekommt. Und wenn nach seinen Bedürfnissen. Das geht nicht, aber dass einer regelt, wer viel bekommt. Und wer sagt dann, dass zum Beispiel Baden sein Brot nach Hoffen schicken darf? Und wieso? Indem es in verschiedenen Gegenden, wie auch immer das dann heißt, Gemeinschaften, Räte, was auch immer gibt, die sich eben nicht nur über die Produktion, sondern auch um den Konsum verständigen. Aber das wäre dann über den Kommunen stehen. Das muss nicht, nein. Das wäre sozusagen interregional. Es wäre nicht über den Kommunen stehen, wenn die den Kommunen nichts vorzuschreiben haben. Sondern es geht um die Organisation dessen. Es geht darum zu schauen, die brauchen, die haben und so weiter. Aber das heißt nicht, und ihr müsst jetzt und so. Das ist ein Unterschied. Aber genau dort kommt dafür die Machtgier des Menschen. So, wenn du eine Überproduktion hast, und also Kropotkin geht ja von einer sozialen Wohlstandsgesellschaft aus. Wenn du eh zu viel hast, also wie das zusammenlassen mit den anderen gehen. Und wenn man bei der Kooperation beide Seiten Vorteile von haben, dann verstehe ich nicht, wenn das Geld abgeschafft ist. Also wenn du glaubst, dass dann der Kapitalismus noch existiert, dann will ich mal von dir wissen, wie dein Kommunismus dann aussehen wird und was da für eine Wirtschaftsform gibt, die nicht kapitalistisch ist. Und wie du das Problem der Konkurrenz anscheinend lösen willst. Ich sehe das Problem eigentlich eher bei der Magie des Menschen, die kommt, sobald man was hat, dass man aufsteigen kann, ein Rat zum Beispiel. Ein Rat, nicht ein Rat, der über die Kommune bestimmt, aber es ist trotzdem ein Rat, ist trotzdem ein Ziel, in diesen Rat zu kommen. Und genau dort fängt es dann wieder an. Genau da kommt dann wieder die, ich sage jetzt mal, Machtgier, sozusagen. Aber wenn du in so einem Rat bist, heißt das ja nicht, dass du bist dort und basta. Die Leute können sich ja abwechseln. Außerdem, die Leute können auch jederzeit abberufen werden. Ja, wenn man sich jetzt mal auf Mexiko guckt, sind das jetzt hier, weil ich hier jeder kennt, oder? die wechselnde Systeme haben, wo man ein Jahr in Wunderwald ist und organisiert und das Jahr später drauf wieder in der Produktion arbeitet. Sodass es daran keine Macht ist, sondern dass es eine Pflicht ist, die genau dafür werden muss wie irgendwas anderes. Und dass man wirklich rotierende Systeme. Ja, aber wir haben davon ausgeht, dass vielleicht nur 4-5 Stunden gearbeitet wird, dann bleibt ja sowieso mehr Zeit, die die Menschen haben, auch an Selbstverwaltungsstrukturen teilzunehmen. Die Frage ist, wie viel muss überhaupt delegiert werden, sozusagen. Jetzt, wenn die Leute 40 und mehr Stunden arbeiten, ist natürlich, dann wird es natürlich immer schwieriger, aber die Frage ist, wie viel muss wirklich delegiert werden an andere, also wo müssen tatsächlich sozusagen Räte geschaffen werden und wo sind sowieso in Selbstverwaltungsstrukturen entschieden, weil die Leute ja auch die Zeit dafür haben, also wenn ich nur 20 Stunden, aber habe ich natürlich auch Zeit an verschiedensten Selbstverwaltungsstrukturen teilzunehmen, sei es im Quartier, sei es an welchen Stellen auch immer. Also ich denke schon, aber es gibt ja dadurch, dass es eigentlich kein Geld mehr gibt und alle Sachen keine Möglichkeit der Anhäufung mehr, der Aufbewahrung, der Bemerkung, und das denke ich schon ein wesentliches Faktor, denke ich, was vieles auch ausschaltet sozusagen, weil es macht keinen Sinn, also im Rat zu sein, wenn ich dadurch nicht irgendwelche materiellen, also um das als Machtposition, wenn ich überhaupt keinen materiellen Vorteil davon habe. Weil derjenige, der das Brot backt, genau den gleichen Zugriff auf die Konsumgüter hat wie der Rat. Oder derjenige, der gar nicht arbeiten kann, den gleichen Zugriff auf die Konsumgüter hat. Und ich denke, das andere, was du vielleicht ansprichst, wenn ich das zum Thema informelle Hierarchie mal gesehen. Also wir sind auch die letzten drei Tage schon wieder gefragt worden, wie das zum Beispiel in der LRW ist. Also gibt es da wirklich keine Hierarchien und so weiter und so fort. Und da ist natürlich bei allen Politikern, also ich frage immer zurück, wie ist es dann bei euch, also auch andere anarchistischen Gruppen. Alle politischen Gruppen haben mit dem Problem zu kämpfen, dass es halt Leute gibt, die mehr machen und Leute gibt, die weniger machen. Und die Frage ist aber jetzt, wie gehst du damit um? Haben jetzt die mehr machen, mehr zu sagen, mehr Macht, also offiziell, inoffiziell, wie auch immer? Und wie kannst du in der Gruppe dieses Thema diskutieren und angehen und die Probleme dabei anschauen, damit du versuchst, diese informellen Hierarchien so gut wie möglich zu verhindern? Aber eben, wie Kropotkin sagt, jeden nach seinen Fähigkeiten, du wirst es nie verhindern können, dass es Leute mehr machen oder weniger. Und dann gibt es vielleicht Leute, denen liegt mehr das Organisatorische, die sind halt vielleicht dann im Rat und denen liegt das, die machen das. Andere bauen lieber Häuser, was auch immer. Du kannst es auch portieren, aber für mich, also hängt es nicht zwingend mit einer Machtposition zusammen. Vor allem nicht, wenn man das genug oft diskutiert und reflektiert. Also was heißt Macht? Das ist eh die Frage, was sind die Grenzen? Ich möchte gerne noch etwas sagen zur Konkurrenz. Ich denke schon, dass Kropotkin davon ausgegangen ist, dass es diese Konkurrenz wirklich nicht gibt. Zwischen den Kommunen, zwischen verschiedenen Gruppen. Weil eben gar nichts da ist, was man anstreben könnte, um mehr zu haben oder besser zu sein als die anderen. Und zum Machtgier, das hängt eben zusammen mit dem Menschenbild. Ich würde meinen, so wie ich Kropotkin verstanden habe, würde er auch nicht von einer Machtgier, würde keine Machtgier annehmen. Wobei, ich habe ja mit Freud etwas argumentiert in meinen Ausführungen. Ich glaube, eben das ist die Frage mit diesem Menschenbild, wie wir das wirklich einschätzen. Ob da Kropotkin nicht doch etwas einseitig das betrachtet hat. Ob diese Bildung von Strukturen und von Macht innerhalb von Gruppen, ob die nicht doch schwerwiegender ist, als Kropotkin angenommen hat. Kropotkin war der Meinung, in einer gerechten Gesellschaft verschwinden solche Tendenzen. Ich weiß, ich kann es nicht, das ist schwer, man kann nicht einfach sagen, es ist so oder so, aber ich glaube, das ist keine einfache Frage. Aber die Konkurrenz nochmals, wenn jeder genug hat, es ist, ich denke, es ist nicht so einfach aus unserer Gesellschaft heraus, das nachzuvollziehen. Wenn jeder genug hat, und genug heißt eben genug haben, nicht so wie bei uns, Wir brauchen, in unserer Gesellschaft haben wir nicht genug, nie haben wir genug, weil wir immer mehr brauchen. Es ist nicht so leicht, sich vorzustellen, wie das funktionieren könnte. Ich hätte noch eine Anmerkung zu dieser Kommunengeschichte, also zu diesem Verhältnis zwischen Kommune und Konkurrenz. Also der Kapitalismus zeichnet sich ja besonders dadurch aus, dass im Kapitalismus gesellschaftliche Arbeitsteilung herrscht. Und deshalb erst gibt es ja auch Konkurrenz in diesem Sinne. Und wenn man davon ausgeht, dass in einer kommunistischen Gesellschaft immer noch Kommunen irgendwie bestehen und miteinander tauschen oder wie auch immer, dann ist eigentlich diese gesellschaftliche Arbeitsteilung überhaupt nicht aufgehoben, die überhaupt die Grundlage des Kapitalismus bildet. Also wenn man noch Kommunen hat, die selbstständig produzieren quasi und auch noch in einem gewissen Sinne Warentausch betreiben, dann ist dieses Verhältnis, das im Kapitalismus herrscht, also diese gesellschaftliche Arbeitsteilung, gar nicht aufgehoben. Und dann herrscht auch noch zwangsläufig Konkurrenz. Ja, aber das ist ja schwierig aufzuheben, weil... Ja, was meinst du mit die selbstständig produzieren? Wie sollen sie denn produzieren? Also im Kapitalismus ist es ja so, dass nicht gesellschaftlich produziert wird, oder? Dass nicht irgendwie geschaut wird, ja, was sind die Bedürfnisse, und dann wird irgendwie für die Bedürfnisse produziert, sondern da produzieren einzelne Unternehmen, da herrscht gesellschaftliche Arbeitsteilung. Also das gibt es einzelne Unternehmen, die produzieren, und dann herrscht Warentausch, oder? Und das ist für mich so dieses Verhältnis von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, das dann auch ein Konkurrenzverhältnis auslöst, oder? Und wenn man davon ausgeht, dass es im Kommunismus oder im Anarchismus noch irgendwelche Kommunen gibt, die dann noch Warentausch betreiben, dann ist eigentlich diese Grundlage, die im Kapitalismus besteht, dieses Verhältnis überhaupt nicht aufgehoben. Dann herrscht immer noch Konkurrenz und Warentausch. Also dann besteht immer noch eine Form von warentauschender Gesellschaft, die ja eigentlich auch für den Kapitalismus, also die ja für den Kapitalismus auch in diesem Sinne spezifisch ist, würde dann immer noch herrschen. Ja, aber ich denke, dass es in der Situation keinen Warentausch mehr gibt, weil es ja dadurch, dass es halt ja keine Waren mehr gibt. Aber natürlich, ja, aber was ist eine Ware? Ein Brot ist nicht zwangsläufig eine Ware. Sondern naja, aber wenn getauscht wird, dann, wenn Gebrauchswerte getauscht werden, dann handelt es sich um Waren. Ja, da muss gar kein Geld dabei sein. Es geht ja nicht um Tausch. Es geht ja nicht um Tausch. Es wird trotzdem so sein, dass, also können wir nicht davon ausgehen, dass sozusagen jede Region sozusagen, also es gibt halt Sachen, die sind schon blöd verteilt auf der Welt. Also Eisen, Kupfer, Kohle oder solche Sachen liegen ja halt nicht überall rum, dass sozusagen jede Kommune sozusagen sich selbst mit allen Dingen, Hopfen wächst auch nicht überall und Kaffee auch nicht. Also das sind auch nochmal zwei große Probleme sozusagen. Also wird es sozusagen etwas geben, dass Waren sozusagen, die an eine Stelle oder Güter, die an eine Stelle produziert, hergestellt werden, auch anderen zur Verfügung stehen. Also dafür braucht es dann auch Kommunen. Aber ich müsste nicht im Austausch sehen, sozusagen, gibst du mir Kaffee, gib ich dir Hopfen oder so, sondern in dem Sinne, dass tatsächlich geguckt wird, sozusagen, dass auch dass hergestellte Güter sozusagen auch anderen zur Verfügung stehen und nicht jede Kommune für sich selber nur denkt und produziert. Ja, ja. Weil sonst funktioniert das nicht, sonst funktioniert kein Gesellschaftssystem, weil dazu sind allein schon die Bodenschätze sind ja nicht überall. Was ich nicht verstehe, ist, wieso, dass du dann, wenn du das sagst, noch so fest an diesem Kommunenmodell festhältst. Oder? Was wäre denn ein anderes Modell? Ja, was verstehst du ja, gerade in der Ein Modell will ich überhaupt nicht aufstellen. Ich meine, ich bin kein Prophet, ich bin die bürgerliche Gesellschaft kritisieren und daraus quasi die Perspektive für eine kommunistische Gesellschaft entwickeln. Daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit irgendwie dieser Gesellschaft, andere Gesellschaftsmodelle, oder? Ein Modell ist immer etwas in gewissem Sinne auch etwas Abgeschlossenes, und da bin ich immer vorsichtig, irgendwie dieser Gesellschaft ein Modell entgegenzusetzen. Aber grundsätzlich im Kommunismus, wie ich mir das so diffus mal vorstelle, sollte gesellschaftliche Produktion herrschen. Also sollte die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die ja gerade Konkurrenz schafft, aufgehoben sein. Und deshalb kann es auch keine Kommunen mehr geben. Weil ich glaube, das ist ein anderer Kommunenbegriff. Ja, verstehst du eine Kommunen? Eine Lebensgemeinschaft, die gemeinsam über Produktionsmittel verfügt und in diesem geschlossenen Rahmen produziert. Und Marx hat ja auch gesagt, dass der Warentausch dort anfängt, wo das Gemeinwesen aufhört, oder? Das heißt, wenn man noch Kommunen hat, als kleine isolierte Gemeinwesen, müssen die auch quasi noch untereinander tauschen. Also ich weiß nicht, es gibt so vielleicht zur Veranschaulichung mal zwei Bilder, was man unter Kommunen vielleicht verstehen könnte. Das eine ist so eine Hippie-Kommune auf dem Bauernhof, das sind so 20 Leute, vielleicht ein bisschen mehr, und so abgeschlossen, produzieren für sich und dann tauschen die dann mit den anderen Hippie-Kommunen, das eine, oder? Das andere ist, du hast eine Stadt wie hier, in dieser Stadt gibt es verschiedene Gruppen, es gibt Interessensgruppen, es gibt vielleicht Nachbarschaftsquartier, Gemeinschaftsküchen, aber du hast also verschiedene Dinge, die man, ob man das jetzt als Kommune bezeichnet oder nicht, kann man offen lassen, aber personell bist du nicht abgeschlossen. Personell durchmischt sich das Ganze und jeder ist in mehreren Dingen, die sie oder ihn interessieren, dabei. Und das ist nicht abgeschlossenes Territoriales, was du dann verteidigen musst und die eigene Position hast und sagst da und da weiter und so. Und was er vorhin gesagt hat, mit dem Kohle am einen Ort, Kaffee am anderen, ich denke, das Ziel Manachismus ist auch zum Beispiel in Afrika, wo es, also das Ziel wäre natürlich dann eine Wasserleitung zu bauen, aber in einem Ort, wo nicht so viel angepflanzt werden kann, doch den Leuten das Geld zu geben, auch wenn sie selbst nicht viel haben, was sie selbst zurückgeben können. Das ist für mich kein Tausch, das ist für mich eine Verteilung. Und ich persönlich finde dieses Jahr, dass bei dieses Modell, auch wenn es ein Modell ist, einiges besser als eine Planwirtschaft und Kommunistisch. Ja, was ist denn, also erstens, was ist jetzt nochmals genau, was ist eine Kommune? Also, und was ist eine Planwirtschaft? Eine Definition, also nicht eine Definition, aber ungefähr, was du darunter verstehst, weil sonst irgendwie diskutieren wir an uns aneinander vorbei, wenn wir irgendwie, also... Ja, ich wollte planwirtschaftlich ein bisschen ich meine, eine Planwirtschaft ist auch... Ich glaube nicht, dass du eine Planwirtschaft im Sinne von Sowjetunion oder so vorstellst, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Logisch wird die Produktion kann ein bisschen strukturiert und geplant organisiert werden, auch durch Räte und so weiter. Aber mit dem Kommunding wollte ich eigentlich sagen, weil das Wort Kommune ist in vielen Kreisen, gerade hier in der Schweiz, ein Schlagwort. Und man kann schnell am Begriff Kommune dann die Leute aufhängen und sagen, ja, ihr seid alles Hippies und wie stellt ihr euch das vor und das territoriale Abgegrenzte. Ich habe es einfach so rausgehört aus den paar Linkskommunisten hier hoffen, dass sie ein Problem mit dem Begriff Kommune haben. Und ich wollte da eigentlich nur bemerken, dass Kommune, man kann es auch anders bezeichnen, dass Kropotkin sich vielleicht schon mal eine Hinterkommune auch vorgestellt hat, dass es anders gesehen hat als eine Longomeile oder irgendwas. Dass die ganze Gesellschaft dann nur noch aus solchen Kommunen besteht. Das wollte ich eigentlich nicht ansprechen. Nur machst du die Gesellschaft in irgendwelche Kommunen aufteilen, wenn sie raus. Müssen wir nicht, das ist auch nicht der Sinn davon. Du stellst dir das so vor, wenn du den Begriff Kommune hörst. Aber die Stadt hier funktioniert auch, diese Stadt Winterthur wird nicht aufgelöst werden im Anarchismus. Ja, das ist klar, aber du hast das Kommunenprinzip irgendwo noch verteidigt. Aber eben nicht erläutert, warum es genau irgendwie. Ich würde selbst nicht als Kommune bezeichnen, weil ich ja selbst merke, dass die Begriff Kommune zu Diskussionen nicht so. Ja, aber eine Stadt kann ja auch eine Kommune sein, oder nicht? Also nach dem Begriff. Der Begriff ist ja nicht auf die Kommune beschränkt. Ja, und du fragst dann, ob die Kommune dann als Stadt ist, zwar dann riesig territorial abgrenzt und die eigene Position hat, die dann tauscht. Aber was ist dann eine Kommune? Ist eine Kommune nicht etwas, aber ist eine Kommune nicht. Ist eine Kommune nicht ein Gemeinwesen, das gemeinsam Produktionsmittel bewirtschaftet? Nicht notwendigerweise, da. Ja, dann haben wir aber einen unterschiedlichen Kommunebegriff. Ja, das ist alles. Ja, Dann ist mein Haus aber auch eine Kommune. Möchte ich meine Frage noch mal anstellen, du hast vorhin etwas Spannendes erwähnt. Und zwar, wie schaffen wir also Verteilungsinstitutionen, ohne dabei Institutionen der Macht zu schaffen? Das ist eigentlich die zentrale Frage, wo wir von den Kommunen, wir verteilen Konkurrenzwirtschaft, und du hast etwas gesagt von Räten. Und wie schaffen wir, dass das keine Machtinstitution wird? Weil wenn du Rücken verteilst, dann hast du Macht in deinem Herzen. Und du bist delegiert, du repräsentierst eine Menge von Leuten. Das ist wieder, egal, an wen du das denkst. Die Antwort kam ja eigentlich vorher schon von einem statistischen Beispiel. Das ist zwar, wenn solche Institutionen da sind, aber diese Personen haben für einen bestimmten Zeitraum, sei es jetzt ein Monat oder ein Jahr, irgendwie innerhalb dieser Organisation Struktur tätig sind und B jederzeit abhängig sind und diese Leute gemacht haben, dass die mit dem irgendwie die Macht extrem verletzen kann. Außerdem ist ja die Frage, warum sollte beispielsweise ein Lastwagenchauffeur sich plötzlich denken, warum fahre ich nicht in eine andere Stadt, ich könnte das Brot behalten. Also ich denke mal, so ein Lastwagenchauffeur wird mit seinem Laster, jedenfalls kann das Brot wahrscheinlich nicht brauchen. Von daher tut der das organisiert. Der hat ja auch nichts davon. Also er kann sich vielleicht das ganze Brot in sein Haus, in seine Villa oder was er dann hat, hinliefern lassen, aber auch dann hat er nicht wirklich viel von dem ganzen Brot. Da einerseits, eben, was soll er mit dem ganzen Brot, andererseits, er hat ja keine direkte Macht darüber, wenn dann der Chauffeur denkt, nein, warum bringe ich jetzt schon wieder in das Haus Brot und fährt da davon selbst woanders hin, das fragt zumindest mal nach. Aber, will ja eigentlich nicht irgendwas vorgehen, weil ich schon glaube, dass man das so organisieren kann und das halt auch diese Machtprobleme nicht lösen lassen, aber da ist, das muss man nicht bewusst sein, da steckt doch viel Macht drin, nämlich dass man zum Beispiel, es wird ja viele alltägliche Probleme geben und auch viele Diskussionen und man wird einander geraten unter Umständen. Und wenn sich zum Beispiel ein gewisser Bereich halt, wenn er auch regional ist, nicht damit zufrieden ist und irgendeine andere Meinung äußert, ne? Dann würde schon zum Beispiel eine Möglichkeit bestehen zu sagen, okay, wir vernachlässigen die oder so zur Abstrafung oder so. Das sind natürlich jetzt wieder dieses negative Menschenbild. Ne? Aber also ich glaube schon, dass man sich über solche, also unabhängig von monetären Vorteilen halt sowas bewusst sein muss, um halt auch Strukturen zu schaffen, die sowas halt verhindern. Ne? Aber das ist zum Beispiel schon eine Form von Macht, die man dadurch hat, dass man etwas verteilt oder vielleicht. Aber ich denke, dass klar ist, dass jede Gesellschaft kommunistisch, anarchistisch und wie sie auch immer auslegen wird, auch immer eine Gesellschaft mit Konflikten sein wird und auch immer noch wieder eine Auseinandersetzung um wie es weitergeht und wohin. Also es wird keine der Utopien wird irgendwann so etwas Abgeschlossenes, Fertiges, Friedvolles, Heiles, Glück so sein, sondern dass es immer auch, also dass es vielleicht natürlich kann es auch wieder die Gefahr geben, dass sich wieder Strukturen herausbilden wollen, die nach Herrschaft streben, aber die Frage ist sozusagen, da wie fähig ist eine Gesellschaft, darauf zu reagieren und das zu unterbinden, sozusagen halt. Und auch bei anderen Dingen, also es wird nicht so sein, dass das glückliche nur Paradies für alle sozusagen oder so, wo dann alles heile Welt ist, sondern auch dort wird es Konflikte geben, wird es Probleme geben, wird es Entwicklung geben. Vielleicht gibt es sogar Probleme, die wir heute noch gar nicht erkennen können, sozusagen. Ich denke, das ist auch ein Problem, was würde Kropotkin heute denken zu vielen Sachen, dass er natürlich sozusagen die Welt in den 100 Jahren so viel verändert hat, dass auch viele Dinge auch ein ganz anderer Blick möglich ist als vor 100 Jahren. Und er weiß, wenn bestimmte Herrschaftsformen oder Strukturen abgeschafft sind, was dahinter zutage kommt, was uns dann noch wieder neu beschäftigen wird. Also ich denke, deswegen ist es auch immer so problematisch, sich sowas auszumalen. Wie könnte es denn wirklich genau aussehen? Sondern man kann ja höchstens sich Gedanken machen, wohin soll es gehen, sozusagen. Also was sind die groben Umrisse, wo soll es hingehen soll und wie es dann ganz genau im Detail aussieht, das ist Experiment. Das ist so bei Kropotkin, dass er nicht sehr genau darüber schreibt, wie die Kommune aussieht. Er sagt oft, dass eben die Leute selber das machen müssen. Man kann den Leuten nicht einfach sagen, sie müssen es dann so und so machen. Kropotkin lässt ziemlich viel offen. Er hat nicht eine Utopie, die fertig ist. Ich habe erwähnt, Erich Mühsam hat in diesem Buch Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, er hat etwas genauer sich mit diesen Fragen befasst, wie eine freie Gesellschaft funktionieren muss. Und er hat sich sehr stark an das Rätemodell angelehnt, weil er ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Münchner Räterepublik, überhaupt in der Deutschen Revolution. Von daher ist er stark beeinflusst. Und dieses Rätemodell ist für ihn ein Modell zur Organisation des Lebens und auch zur Bewältigung von Konflikten. Bei den Räten, da steht, das Problem der Macht besteht immer, aber einiges wurde schon gesagt, und ein weiterer Punkt ist noch, dass das Mandat immer gebunden ist. Jemand wird abgeordnet mit einem bestimmten Mandat, der kann nicht selber entscheiden über das, was er, wie er Stellung nimmt in der Versammlung. Das nur als Ergänzung. Aber wenn man also zum Beispiel von Kropotkin die Eroberung des Brotes liest, dann finde ich, dass er schon ziemlich genaue Vorstellungen einer anarchistischen oder kommunistischen Gesellschaft versucht aufzuzeichnen. Also mir ist das jetzt fast mehr aufgefallen als bei Erich Mühsam. Also er sagt ja dort, also Erich Mühsam sagt ja in die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, sagt er ja auch, es ist nicht sinnvoll, ein Bild en Detail einer anarchistischen oder kommunistischen Gesellschaft irgendwie sich zu malen. Und aber bei Kropotkin ist mir das irgendwie eben vor allem bei diesem Werk das jetzt ist vor allem ziemlich dort aufgefallen. In späteren Werken legt er eigentlich weniger Wert drauf. Zum Beispiel im dem Buch, das ich aus dem ich hauptsächlich zitiert habe, gibt es auch Stellen, wo er sagt, man kann das nicht einfach so genau zeichnen von vornherein. Okay. Das muss man dem Leben überlassen, das muss man den Menschen überlassen, die in dieser Situation sind. Ich denke schon, die Eroberung des Bootes, da hat er mehr ein Zukunftsbild gezeigt. Eben dort ist er schon ziemlich utopisch. Also. Ja, mir würde eben andere Werke von ihm mehr zusagen als das die Eroberung des Buches. Ja, vielleicht noch kurz zu dem Gesellschaftsmodell. So, ich persönlich glaube nicht, dass ein Anarchismus oder ein Kommunismus, wie du schon manchen im Vortrag gesagt hast, das Ende der Geschichte bedeutet. Also ich glaube, Dialektik in der Geschichte wird weitergehen. Und ich denke, wenn wir solche Modelle diskutieren, also das Modell mit den Kommunen ist jetzt halt schon 150 Jahre alt, aber ich finde so Modelle gut, weil wir gewisse Dinge diskutieren können, uns überlegen können, aber wir müssen uns immer bewusst sein, wie er jetzt schon gesagt hat, wir diskutieren es aus unserem Punkt heute, viele Dinge können wir zwar nicht sagen, wir leben in der Geschichte und der Gesellschaft jetzt. Aber ja, also ich finde es wichtig, dass man es offen lässt, wie es wirkt, weil es wird sich immer weiterentwickeln. Und ich glaube nicht, dass es eine Revolution geben wird, dann haben wir den Anarchismus und der bleibt dann, sondern vielleicht kommt es wieder zu einer Revolution oder was auch immer. Aber also ich denke, es ist eine Geschichte, die sich weiterentwickelt. Wichtig ist einfach zu wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja, wenn es so still ist, würde ich sagen, dass ich doch da reinstanden bin oder nicht. Oder? Also, das hat, vielleicht bist du nicht einverstanden mit Friedrich Engels, aber der hat es ja mal als Ausgang der Menschheit aus dem Tierreich genannt, oder diese Revolution. Also dass die Geschichte eigentlich dann erst anfängt, wenn wir eine massenlose Gesellschaft haben. Die Stellung ist einfach ganz so. Das finde ich schön, aber da passt nebenhin der Begriff das Ende der Geschichte nicht. Also das ist nicht von Engels, aber ja. Ich bin nicht antikommunistisch eingestellt, nur so, um das mal zu sagen. Der Anfang der Geschichte, nicht das Ende. Das ist Engels mit der klassenlosen Gesellschaft. beginnt die Geschichte. Ja. Ja. Das Ende der Vorgeschichte, sagt er. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort geworden. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen hier am Schluss. Oder vielleicht so noch andere Dinge, die zu diskutieren. Also ich hätte schon eine, ich hätte auch noch gleich was gesagt. Natürlich denke ich auch nicht, dass es eine Revolution gibt und dann ist es das Ende. Also dann bleibt es so. Aber ich denke schon, dass wenn man jetzt so das Kommunenmodell und so sieht, dass das auch ein bisschen selbsterhaltend sein kann, im Sinne von, was im Menschen gefördert wird. Weil heute wird der Egoismus gefördert und das marktkapitalistische schätzen. Und das ist mein Finger Menschen, sonst würde es keiner auslegen. Aber ich denke schon, dass das in einer anderen Gesellschaft andere Werte im Menschen gefördert werden und auch zum Beispiel Egoismus sich ganz anders auszeichnet. Zum Beispiel heute, wenn jemand ein neues Wissen erlangt, schützt er das und macht möglichst viel Geld damit. Und nachher ist sein Interesse, dass er das Wissen möglichst angibt, dass sich alle selber machen können, damit er weniger Arbeit hat. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, selbst erhalten. Also ich finde irgendwie, wenn man irgendwie überhaupt einmal, also wenn man für sich selber, Moment mal, was erreichen will, muss man irgendwo anfangen damit, bei sich selbst auch anzufangen. Denn mit Sachen, wie du jetzt gesagt hast, mit irgendwelchen geschützten Neuerfindungen oder was auch immer, dort anzufangen, zum Beispiel jetzt mal Computerbereich gesehen, mal so gesehen Open Source verwenden, mal irgendwie im Fleischbereich gesehen, beim kleinen Dorfmetz oder selber Metzdienst, wenn man es kann, oder irgend so, und einfach so bei sich selbst anfangen, das finde ich das Wichtigste, dass jeder, das ist nicht unfair, ich schaffe das auch nicht wirklich, aber dass jeder bei sich selbst anfängt, bei sich selbst schaut, was kann ich dazu beitragen und wie kann ich andere Leute motivieren dazu, dass sie mit mir mitkommen, dass sie sagen, hey, komm, jetzt gehen wir zweimal das und das machen, anstatt im Laden das zu kaufen, gehen wir das dort und dort selber machen und irgendwie so. Für mich wäre das schon eine interessante Frage, wenn wir ausgehen vom kommunistischen Anarchismus. Was bedeutet das nicht nur im Hinblick auf eine andere Gesellschaft, was bedeutet das auch in der heutigen Welt? Was machen wir damit? Das ist das eine, die Vorstellung einer anderen Gesellschaft. Aber wenn wir uns immer darauf konzentrieren, ich glaube, da vergeben wir uns einiges, zum Beispiel was Kropotkin geschrieben hat. Zum Beispiel, was Gerechtigkeit ist, was Ungerechtigkeit ist. Wir müssen das nicht immer nur auf die Gesellschaft beziehen. Da würde ich mich sehr anschließen. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind und keinen weiteren Diskussionsbedarf mehr besteht, würde ich vorschlagen, dass wir diese Runde angesichts der Kälte, die uns wahrscheinlich alle langsam in die Knochen schleicht, diese Runde auflösen. Ja, und vielleicht besteht ja noch Bedarf an einem persönlichen Gespräch, möglicherweise an etwas wärmeren Ort. Und sonst bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Kommen. Und hoffentlich bis morgen.